Die koreanische Forschungsgesellschaft für Menschenrechte veröffentlichte am 20. Oktober ein Protestschreiben unter der Überschrift »Die schlimmste Menschenrechtskampagne zur Verletzung der Ideologie, Gesellschaftsordnung und Würde der TVRK würde elenden Untergang haben«. Darin hieß es: Der Sozialismus koreanischer Prägung ist würdevoll durch Souveränität und mächtig durch Militärstärke und bringt das wahre Leben des Menschen zur Blüte. In letzter Zeit betrieben die feindlichen Kräfte verzweifelt niederträchtige Anti-TVRK-Menschenrechtskampagne, um den koreanischen Sozialismus zu erdrosseln. Unter dem Vorwand der Menschenrechtsfrage amüsierten sich die USA bereits bei Intervention und Aggression gegen andere Länder. Auf die Führungsspitze der TVRK zielend sprachen die USA von Menschenrechtsverletzungen durch Tyrannei und erfanden und veröffentlichten sogar eine Liste der Objekte der Sondersanktion, was ein unverzeihliches Verbrechen ist. Sie bestehen sogar darauf, das Gesetz über Menschenrechte in Nordkorea, das 2004 im US-Kongress fabriziert und dessen Frist schon zweimal verlängert wurde, bis 2022 gelten zu lassen. Neulich kamen der US-Botschafter in der UNO und der Sonderbeauftragte für Menschenrechte in Nordkorea nacheinander nach Südkorea, redeten von Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit der Menschenrechtsfrage Nordkoreas und Ergreifung aller Mittel zur Veränderung der Rechnungsmethode Nordkoreas und behaupten, man solle wie 2014 und 2015 auch in diesem Jahr auf der UNO-Vollversammlung die Resolution dafür durchbringen, die Menschenrechtsfrage Nordkoreas dem Internationalen Strafgericht zu überweisen. Park Geun-hye erwähnt täglich sogenannte Unterdrückung der Menschenrechte, elende wahre Lage der Bewohner, Hungersnot und Tyrannei im Norden, wobei sie das Anti-TVRK-Menschenrechtstheater populär zu machen versucht. Ihre Handlanger sprechen von der angeblichen Aufzeichnung der Verbrechen gegen Menschenrechte und der Bestrafung der Verantwortlichen und strengen sich dafür an, die enge Geschlossenheit im Norden selbst im Geringsten zu verletzen. Unübersehbar ist es, dass die beispiellose, unvernünftige Anti-TVRK-Menschenrechtskampagne eben in der Zeit stattfindet, wo man in den USA offen von der Theorie über Präventivschlag gegen die nukleare Abschreckungskraft der TVRK redet und die verschiedenen militärischen Operationen und die größten Gefechtsübungen tagtäglich am Himmel, auf dem Boden und auf der See von der koreanischen Halbinsel und ihrer Umgebung wütend durchgeführt werden. Die böse Kampagne der feindlichen Kräfte, einschließlich der USA und Südkoreas, ist offene Verletzung der Würde und Souveränität der TVRK, eines rechtmäßigen souveränen Staates, totale Verneinung der Ideologie und der Gesellschaftsordnung der TVRK und offener und ernster Staatsterrorakt zum Umsturz ihres Systems. In der Welt gibt es viele Länder und Nationen, doch eine ideale Gesellschaftsordnung wie die in der TVRK, wo es perfekte Bedingungen und Chancen dafür gibt, dass jeder gleiche politische Rechte ausübt und von der Geburt an dank der Fürsorgen der unentgeltlichen medizinischen Betreuung und der kostenlosen Bildung die Freiheit des Lebens nach Herzenslust genießt und je nach seinem Talent und seiner Hoffnung ein sinnvolles Leben führt, ist kaum zu finden. Wenn man mit wahrem Gewissen und Vernunft über die Menschenrechte beraten und die unverzeihliche Menschenrechtsverletzung problematisieren will, soll man vor allem die katastrophale Menschenrechtslage der USA, des Reiches der Schurken und Südkoreas, ihrer Kolonie, erwähnen. Im Namen der stolzen Atommacht und des würdevollen Staates, der die Menschenrechte schützt, erklärt die TVRK den USA und dem südkoreanischen Park Geun-hye-Regime entschieden, dass die USA auf ihre feindselige Korea-Politik, Herd des Verbrechens gegen die Menschenrechte der TVRK, sofort verzichten und sich für die jahrhundertelangen extremen Verbrechen gegen Menschenrechte der koreanischen Nation aufrichtig entschuldigen sollen und dass Park Geun-hye und ihre Handlanger keinen Versteck in diesem Land finden und am härtesten bestraft werden. Die progressiven Völker der Welt, die die Würde und das Gewissen des Menschen, die Gerechtigkeit und die Wahrheit wertschätzen, sollten gegenüber den Interventionsmachenschaften der USA und ihrer Handlanger unter dem Vorwand des Menschenrechtsschutzes die Wachsamkeit erhöhen. Und der UNO-Menschenrechtsrat sollte alle unfairen, vernunftlosen Maßnahmen gegen unsere Republik zurücknehmen und zugleich den ungerechten Druck und die Willkür der unreinen Kräfte zurückweisen um somit die Autorität und das Vertrauen als internationale Organisation zurückzuerlangen. Bei dieser Gelegenheit warnt die TVRK erneut voller Ernst. Sie wird denjenigen, die sich der Zeittendenz und der Geschichtsentwicklung zuwider mit der Menschenrechtskampagne gegen die TVRK beschäftigen, um ihre Ideologie, Gesellschaftsordnung und Würde mit Füßen zu treten und zu rauben, egal wer sie sein mögen, niemals verzeihen. Und diese können der unbarmherzigsten Sache nicht entgehen.